Als der zweite Gang mit seinen Gerichten von Kalbfleisch und Wildbret beendet war und die Diener das Dessert auftrugen und sich sodann entfernten, fand der Waldstein, es wäre nun an der Zeit, mit dem Patron über das Unternehmen zu sprechen, das ihm 600 Dukaten einbringen sollte. »Ich trinke«, sagte er, und dabei hob er sein Glas und sah der Herrin des Hauses in die Augen, »auf ein gutes Gelingen der morgigen Nacht.« »Ich tue euch gerne Bescheid«, sagte die maskierte Dame, »wenn ich auch nicht weiß, was ihr für die morgige Nacht im Sinne habt. Ich will aber hoffen, dass ihr darüber die heutige nicht vergesst, der ich mit einiger Erwartung entgegensehe. Oder seid ihr etwa einer von denen, die, wenn sie in einer Sache darin sind, schon an die nächste denken? Wie? Verstehe ich recht? Die Sache soll heute noch vonstatten gehen?« erkundigte sich der Waldstein mit Besorgnis. »Ich fürchte, die Zeit wird nicht reichen, da ich doch...« »Warum soll die Zeit nicht reichen? Habt ihr es so eilig, zu eurer Schneiderswitwe zurückzukehren?« fragte die maskierte Dame in etwas spitzem Ton. »Das nicht, Patron«, gab der Waldstein zur Antwort. »Aber wenn die Sache heute noch...« »Wie nennt ihr mich?« rief die Herrin des Hauses. »Patron? So hat mich noch keiner meiner, von den Herren genannt, die ich zu Gast hatte. Patron, ist das die Art, mit einer Dame zu reden und noch dazu mit einer, die, was Stand und Herkunft anlangt, hinter keinem von euch zurücksteht?« »Verzeihung«, murmelte der junge Waldstein ganz bestürzt. »Einer von euren Dienern hat mir gesagt, dass ich euch so nennen müsste.« »Wahrhaftig?« rief die Dame empört. »Und welcher von meinen Bedienten war so närrisch und so tölpelhaft, euch das aufzubinden?« »Der, der heute Morgen mit einer Botschaft von euch bei mir war und gestern auch«, erklärte der Waldstein. »Ich weiß, wie er heißt, aber im Augenblick will's mir nicht einfallen.« »Einer hat mit Lügen so weit sich verstiegen, dass er ohne Leiter nicht mehr recht kann weiter«, trällerte die maskierte Dame, während sie aufstand und um den Waldstein wie eine Katze herumstrich. »Lasst euch sagen, Herr Hauptmann, dass ich nicht ein Wort von eurer Geschichte glaube. Denn ich habe weder gestern noch heute Morgen einen meiner Bedienten oder sonst wen mit einer Botschaft zu euch geschickt.« »Aber er sagte doch«, hielt ihr der Waldstein vor, »dass er von euch käme und ich sollte mich bereithalten, weil ihr mit mir von Geschäften zu reden hättet.« »Von Geschäften«, lachte die Dame, »das wird ja immer schöner. Nein, mein Herr Hauptmann, ich will euch ins Gesicht nicht zu sehr rühmen, aber dass ich einen schönen und jungen Offizier wie ihr einerseits zu mir bitte, um mit ihm von Geschäften zu reden, nein, Herr Hauptmann, wer das sagt, der kennt mich nicht. Ich fürchte, ihr seid da in eine Kette von Irrtümern verstrickt.« »Das fürchte ich auch«, sagte betrübt der junge Waldstein, der seine 600 Dukaten davonschwimmen sah. »Aber wollt ihr mir nicht erklären, in welcher Absicht ihr mich habt hierher kommen lassen?« »Man könnte wahrhaftig glauben, dass euer Mund noch nach der Ammenmilch riecht«, sagte lachend die maskierte Dame, und wiederum strich sie wie eine verspielte Katze um den Waldstein und sah ihn bald von der einen, bald von der anderen Seite an. »Warum ich euch hab hierher kommen lassen? Ist das so schwer zu erraten? Denkt einmal nach.« Der Waldstein dachte im Augenblick an alles eher als an ein verliebtes Abenteuer. Die Worte des Leibnizer klangen ihm im Ohr, der gesagt hatte, solch eine Gelegenheit, 600 Dukaten zu gewinnen, werde sich ihm in aller Ewigkeit nicht mehr präsentieren. Er blickte missmutig vor sich hin und schwieg. »Man sagt euch nach, ihr hättet einen hohen Verstand«, sprach die Dame weiter. »Aber ihr scheint euch seiner mit Mäßigung zu bedienen, denn sonst, Herr Hauptmann, hättet ihr gemerkt, wie es um mich steht. Ich bin euch schon mehrmals begegnet und habe nach einer Gelegenheit getrachtet, mit euch zu sprechen, denn es schien mir, als wäre etwas Besonderes an euch, etwas, das euch von allen Männern, die ich kenne, unterscheidet. Irre ich mich? Aber das wisst ihr ja wohl selbst nicht. Kurzum, ihr gefällt mir, und ich möchte es dazu bringen, dass auch ihr mich ein wenig liebt.« Sie hatte die letzten Worte gar nicht zaghaft oder schüchtern gesprochen, sondern so, als wäre das, was sie begehrte, die selbstverständlichste Sache von der Welt. Der junge Waldstein lächelte. Sein Missmut war verflogen. Und er musste an den Johannes Kepler denken, der ihm gesagt hatte, dass nicht der Mars, dass die Venus über seinem Abenteuer leuchten werde. »Da es also der allerschönsten Dame«, begann er und ergriff ihre Hand, »gefallen hat, mich zu ihrem Liebsten zu erwählen, dass ihr mich recht versteht. Für eine Nacht«, fiel ihm die allerschönste Dame ins Wort, und sie machte ihre Hand frei und begann an dem dunkelvioletten Samt ihres Kleides zu nesteln. »Für eine Nacht, mein Herr Hauptmann, merkt euch das wohl«, denn ich will frei sein und mit mir tun können, was mir beliebt. Aber diese eine Nacht wird euch für 100 gut sein. Wenn es euch also, sagte ohne große Enttäuschung zu zeigen der junge Waldstein, gefallen hat, mich für diese Nacht zu eurem Liebsten zu erwählen, warum wollt ihr mir euer Gesicht nicht zeigen, dass ich es in die Hände nehmen und liebkosen kann? »Weil ich«, gab die Dame, noch immer an ihrem Kleide nestelnd zur Antwort, »mehr als ihr denkt auf meinen Ruf bedacht bin und den Männern nicht traue. Sie rühmen sich allzu gerne ihrer Liebsten, können nicht schweigen. Vielleicht ist es eben das, wodurch ich mich von den anderen unterscheide. Ich kann schweigen«, beteuerte der Waldstein. »Vielleicht«, gab die Dame zu, »aber auch die Männer, die zu schweigen verstehen, begehen oft die erstaunlichsten Fehler, so dass die ganze Welt ihr Geheimnis errät. Nein, Liebster, du kannst in dieser Nacht alles von mir erlangen, aber die Maske bleibt.« Sie warf den Kopf zurück, ließ die Arme sinken, und der dunkelviolette Samt glitt an ihr zu Boden. Wie sie nun nach genossenen Freuden Seite an Seite in zarter Umschlingung lagen, kam eine Lust zu plaudern die Dame an. Sie konnte jetzt nicht stille sein. Sie begann von allem, was ihr durch den Kopf ging, zu sprechen. »Ich bin recht munter«, sagte sie, »aber du, Liebster, solltest schlafen, denn morgen, wenn die Sonne aufgeht, musst du schon 3 Meilen weit weg von hier sein. Kommst heim, da wird alles sein, wie es war. Wirst an mich nicht denken. Man sagt von dir, man hat mir erzählt, dass du Tag und Nacht über deinen Büchern sitzest. Ist es die Heilige Schrift, in der du so fleißig liest?« »Nein«, erklärte ihr der Waldstein, »es sind lateinische und griechische Autoren, die über die Kriegswissenschaft geschrieben haben.« »Dann bist du ja ein wahrer Schrein der Gelehrsamkeit«, meinte die Dame halb spöttisch, halb bewundernd. »Ich kann auch Latein. Willst du hören, wie ich Latein kann? Hodie heute, morgen Gras, aliquid schwimmt im Butterfass.« »Ja, Liebster, hodie bist du bei mir und morgen Gras, o wehe, da bist du fort. Tja, leider, es geht nicht alles so, wie man es möchte. Und was das Aliquid ist, das im Butterfass schwimmt, das habe ich auch gewusst, aber ich habe es vergessen. Kannst du es mir nicht sagen, da du doch so gelehrt bist?« »Lass mich dein Gesicht sehen, so will ich's dir sagen«, schlug ihr der Waldstein vor. Sie schüttelte den Kopf, ließ sich küssen und küsste wieder, und ihre Gedanken nahmen eine andere Richtung. »Sag mir, Liebster, da du doch so gelehrt bist, warum fallen die Frauen so gerne und so oft in Sünde? wenn du es nicht weißt, wenn's nicht in deinen Büchern steht, so will ich dir's sagen. Ich sündige, weil ich drei gewichtige Gründe dafür habe. Zum ersten, weil es vor der Welt verborgen bleibt. Es mengt sich keiner in meine Sachen. Zum zweiten, weil Gott barmherzig ist. Er lässt den Sündern Zeit, zu bereuen und sich zu bekehren. Das hat mir mein Kaplan gesagt. Und zum dritten, weil es die anderen Frauen auch tun. Aber das weißt du ja besser als ich. Oder weißt du es nicht? Von einem Kirchturm her kamen Glockenschläge. Der Waldstein zählte sie, es waren 12. Und wie der letzte Glockenschlag verhallt war, da war aus der Ferne ein leises Kläffen und Winseln zu vernehmen. Zuerst achtete der Waldstein nicht darauf, es war so leise, er hörte es kaum. Doch nun kam ein Ziegengemecker dazu und dann, war es denn möglich, klang das nicht wie der jammervolle Hahnenschrei des Jeremias? Es konnte kein Zweifel sein. Das war der Jeremias, der die Sünden der Welt beklagte. Einen Augenblick lang war der Waldstein ganz verwirrt und wie vor den Kopf geschlagen, und dann begriff er. Er wusste nun, wo er sich befand und wer an seiner Seite lag. 12 Uhr, stellte indessen die Dame fest. Liebster, du sollst schlafen. Du musst früh fort, hast eine lange Fahrt vor dir. Sie ließ ihn aber nicht schlafen, sondern plauderte weiter. 6 Meilen, 5 Meilen, da denkst du noch an mich. 4 Meilen, da hast du mich vergessen. 3 Meilen, da wirst du ungeduldig. Kutscher, fahr zu! Und der Kutscher knallt mit der Peitsche, die Gänse stieben aus dem Weg und strecken die Hälse und schreien dir nach. 2 Meilen, 1 Meile noch, da ist die Prager Neustadt. Und wenn du kommst zum Neustädter Tor, da steht ein steinerner Ochse davor. 1, 2 Mu, der Ochse, der bist du. Schweig still, Lucretia, sagte der junge Waldstein, lass die Possen. Ich habe keine lange Fahrt und ich komme auch nicht zum Neustädter Tor. Sie hob den Kopf und sah den Waldstein aus erschreckten Augen an. Ihre Verwirrung verbarg sie hinter einem Lachen. »Wie hast du mich genannt?« fragte sie. »Was hast du dir für einen neuen Namen für mich ausgedacht? Erst Patron und jetzt, wie sagtest du?« »Ach, geh«, rief der Waldstein. »Vom ersten Augenblick an habe ich gewusst, wer du bist.« »Nein, Lucretia, Liebste, ich habe nicht Lust, nochmals 2 Stunden lang in deiner Kutsche zu sitzen. Ich laufe durch den Garten, springe über den Zaun und bin daheim.« Die Lucretia von Landeck seufzte, sah ihn an, seufzte wiederum und nahm die seidene Maske ab. Ein schmales, blasses, erschrockenes Gesicht mit großen Augen und langen Wimpern kam zum Vorschein, ein spitzes Näschen und ein eigenwillig geformter Mund, um ihre Lippen zuckte es. »Ach, Liebster«, klagte sie, »was hast du angerichtet, was hast du nur getan? O Jammer, jetzt ist es aus mit dir. Du musst sterben. Und ich werde mein Leben lang keinen guten Tag mehr haben.« Sie richtete sich auf und ging zu einem Spind, das an der Wand stand, suchte eine Weile darin, und als sie zurückkam, hatte sie ein Terzerol in den Händen. Das hielt sie auf den Waldstein gerichtet. »Sieh her«, sagte sie, »ich habe oft daran gedacht und mir's vorgestellt und ausgemalt, wie einer, der auf mein Geheimnis käme, das Haus nicht lebend verlassen dürfe, wie er himmelhoch um sein Leben bittet. Aber es ist keine Gnade für ihn. Sich's auszumalen ist nicht schwer. Aber wenn's dazu kommt, ich kann ja mit diesem Ding nicht umgehen, weiß nicht einmal recht, wie man's anfasst. Ich hab ja nicht die Kriegswissenschaften studiert. Soll ich dir's zeigen, wie man damit umgeht?« schlug ihr der Waldstein vor. »Es ist nicht schwer. erst das Zündkraut aufgelegt, gib aber Acht, dass es dir der Wind nicht fortweht.« Sie legte das Terzerol aus der Hand und sah den Waldstein mit einem hilflosen Blick an. »Was soll ich tun?« klagte sie. »Rat mir, Liebster, was soll ich tun?« »Ich hätte dir nie begegnen dürfen, Lucretia«, sagte der junge Waldstein. »Nun aber ist's um mich geschehen. Und ich muss dich lieben, solange ein lebendiger Hauch in mir ist.« In ihrem Gesicht leuchtete es auf, als hätte sie auf diese Worte gewartet. »Ja, es gibt nur diesen einen Weg«, erklärte sie mit fester Stimme. »Als mein Gatte wirst du schweigen und meine Ehre bis zum Tode behüten. An Stand und Herkunft sind wir einander gleich, kennen einander auch, wie Frau und Mann einander kennen. Ist's dir lieb so? Der Kaplan und zwei Zeugen sind bei der Hand.« »Ja, mir ist's lieb so. Wie soll's mir nicht lieb sein? Her mit dem Kaplan und her mit den Zeugen!« rief der junge Waldstein so laut, dass die Lucretia erschrocken zusammenfuhr. »Still«, flüsterte sie und legte die Finger an die Lippen. »Mach nicht Lärm. Vergiss nicht, dass du mit einer Dame im Bett liegst, die noch nicht deine Frau ist. Willst du denn, dass die ganze Stadt dazugelaufen kommt?« Als der Waldstein am nächsten Morgen nach vollzogener Ehe in seine Dachkammer zurückkehrte, fand er dort den Leibnitzer. Der stand in einem Winkel und wartete auf ihn. Er sah zum Erbarmen aus, müde und verstört. Er musste die Nacht auf einem Heuboden verbracht haben, denn in seinen Haaren, in seinen Schuhen und in seinen zerdrückten Kleidern staken Strohhalme. »Wo seid ihr gestern geblieben?« rief er, sowie der Waldstein die Türe hinter sich geschlossen hatte. »Ihr habt nicht hier geschlafen? Hat man euch gewarnt?« »Gewarnt? Wovor?« fragte der Waldstein. Der Leibnitzer schlug die Hände vors Gesicht und begann zu schluchzen. »Man hat ihn verhaftet«, jammerte er. »Hört ihr, man hat ihn verhaftet. Ich wartete auf euch 2 Stunden lang, hab ich gewartet. Ihr kamt nicht und ich ging zurück, um es dem Patron zu melden. Und wie ich hinkam, sah ich, dass sie das Haus umstellt hatten und sie führten den Barvitius hinaus mit Ketten an den Füßen. Die Hände hatten sie ihm auf den Rücken gebunden.« »Den Barvitius? Wer ist das?« fragte, ohne sonderlichen Anteil an der Sache zu nehmen, der Waldstein. »Der Patron«, stöhnte der Leibnitzer. »Und er hat es vorhergesehen. Er hat es vorhergesehen, und ich wollte nicht auf ihn hören. Und was wird das Ende sein? Gefängnis, Ketten und der Galgen oder die Galeere. Und ich? Was werde ich ohne ihn beginnen? Wo ist Frankreich? Wo sind die Niederlande?« Er sah den Waldstein mit einem zornigen Blick an und rief, »Da muss einer ja von Stein und Marmor sein, wenn er dabei kein Mitleid fühlt.« »Ich habe mit all dem nichts zu schaffen«, erklärte der Waldstein. »Ganz so sicher fühlt ihr euch aber nicht«, meinte der Leibnitzer, »sonst hättet ihr die Nacht nicht außer Haus verbracht. Und ihr tatet recht daran, denn man hat mir sicherlich nachgespürt und gesehen, dass ich etliche Male bei euch war. Ich mache mich davon, lasse mich in Prag nicht mehr sehen, und euch rate ich, sucht euch rasch ein anderes Quartier.« »Das habe ich schon getan«, sagte der Waldstein. Am gleichen Tag erhielt Johannes Kepler ein Schreiben des Herrn Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, indem dieser ihm den schuldigen Dank für empfangenen großgünstigen Bescheid zum Ausdruck brachte. Die Venus, hieß es in dem Schreiben weiter, müsse aber auch schon in der vergangenen Nacht im Bereich des Wagens gestanden sein, denn er, der dienstwilligst und gehorsamst unterzeichnete, habe in eben dieser Nacht seine Sache aufs Rühmlichste gewonnen. Der Brief war ein versiegelter Beutel mit 5 ungarischen Dukaten beigelegt. Johannes Kepler ging mit dem Beutel in die Kammer, in der seine kranke Frau lag. Er setzte sich an den Rand ihres Bettes, flößte ihr mit einem Löffelchen Arznei ein und wischte ihr die Schweißtropfen von der Stirn. »Du weißt«, erklärte er ihr, »und ich habe es dir gesagt, dass die Astrologie, die von der Menge der Urteilslosen so hoch gepriesen wird, die schlechte und entartete Tochter der erhabenen Sternenkunde ist. Ich liebe sie nicht. Aber wie manches verlorene Kind ernährt auch sie mit ihren Reizen die arme Mutter, deren keiner sonst gedenkt.« Und er legte die 5 Dukaten auf das Bett der Kranken. Ein Hund, der bellte, und ein Hahn, der krähte, die haben das Glück des Wallenstein begründet, sagte mein Hauslehrer, der Stud-Med Meißel, als er mir an einem regnerischen und nebligen Novembertag diese Geschichte erzählte, statt mich in die Mysterien des Rechnens mit Sinus und Cosinus einzuführen. Davon wirst du freilich in deinem Gymnasium nichts gehört haben, denn dort trichtert man euch nur Jahreszahlen ein. Ich will, Gott behüte, nichts Schlechtes auf ihn sagen, aber er war ein guter Rechner, im Krieg wie in der Liebe, der Wallenstein. Und darum habe ich meinen Zweifel, ob damals wirklich nur die Venus im Bereich des Wagens gestanden ist, denn erinnere dich daran, was ich dir von der Lucretia von Landeck gleich zu Anfang erzählt habe, dass sie eine der reichsten Erbinnen im Königreich Böhmen war. Sie ist früh gestorben. Ihr Reichtum aber hat den Wallenstein instand gesetzt, 2 Dragonerregimenter aufzustellen, als der Krieg gegen Venedig ausbrach und sie dem Kaiser zuzuführen. Und das war der Beginn seines steilen Aufstiegs, dem dann ein Hellebardenstoß in Eger ein Ende gesetzt hat. Der Stud-Med Meißel stopfte sich seine lange Studentenpfeife, deren Porzellankopf das Bild Voltaires zeigte, mit irgendeinem billigen Produkt der K&K-Tabakregie. Dann fuhr er fort: »Johannes Kepler, der so tief in die Gesetze des Weltalls blickte, hat sich sicherlich nicht geirrt. Die Venus herrschte in jener Nacht im Bereich des Wagens. Aber mir will es scheinen, als wäre noch ein anderer, ein kleiner, unscheinbarer Stern ganz in der Nähe gestanden. Der wahre Stern des Wallenstein, der Merkur. Und wenn du auch ein schlechter Lateiner bist und nicht einmal eine leichte Stelle aus dem Ovid anständig übersetzen kannst, das weißt du doch, dass bei den Alten Merkur der Gott des Geldes war.«